George drückte sich ganz flach auf den Boden und kroch immer weiter. Alle wussten Bescheid, was gerade passiert war. Am Ende des Spaliers standen Karl und Gabi. Ihre erstarrten Mienen zeigten Betroffenheit und Unverständnis. Neben Karl und Gabi, Tims Mutter und ihr neuer Freund. Tims zukünftiger Stiefvater. Hallo, Mama. Tim. Die Blamage vor all den Schülern, vor seiner Freundin Gabi. Tim hatte ihn in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht. Und Tim würde ihn da wieder herausholen.